Und dieses, und jetzt komme ich schon in die dritte Abteilung. Was leistet dieses Zeug? Was ist die Leistung psychologischen Denkens? Diese geforderte Balance zwischen subjektiven Neigungen und Bedürfnissen und den objektiven Realitäten der Gesellschaft läuft nicht von ungefähr im Resultat immer auf ein Plädoyer für die freiwillige Unterordnung unter die gesellschaftlichen Sachzwänge raus. Ist auch kein Wunder, da ja die gesellschaftliche Objektivität unter dem Titel Umwelt den Charakter eines mehr oder weniger unumstößlichen Sachzwangs besitzt. Ja, da kriegt man diese Übereinstimmung zwischen subjektiven Wünschen und Neigungen und der Realität normalerweise auch nur so hin, ja, dass der Mensch eben sein Interesse an den aufgeherrschten Notwendigkeiten relativiert, die in der Welt herrschen. Und sich damit der Welt, deren Zwecken unterordnet. Und diesen Einklang, den kriegt man normalerweise immer nur hin, indem man eben eine andere geistige Stellung zur Realität einnimmt. Das heißt, seine Wünsche und Ziele an der vorgegebenen gesellschaftlichen Wirklichkeit orientiert. Und deswegen besteht die propagierte Kunst der Herstellung des seelischen Gleichgewichts auch darin, dass man entweder seine Erwartungen an die Welt, an die Lebensperspektiven anpasst, die die Welt so anzubieten hat, oder umgekehrt die Forderungen, welche die soziale Welt an einen richtet, in eine Bewährungsprobe für sich selbst verwandelt, um dann in der Erfüllung dieser Anforderungen seine Zufriedenheit mit sich zu finden. Auch da wieder ein kleiner Warnruf. Damit, mit diesem Programm, ergreift die Wissenschaft der Psychologie nicht Partei für irgendeine real existierende Abhängigkeit, für irgendeinen real existierenden Zwang in der Welt von Staat und Kapital. Die kennt sie gar nicht, darum weiß sie gar nicht. Für keinen Zwang, dem sich das bürgerliche Erfolgssubjekt in der Verfolgung seines Selbstverwirklichungswahns unterwirft, ergreift sie Partei, wenn sie ihr Menschenbild erfindet, in dem die Anpassungsleistung der Individuum an eine für vernünftige Interessen gerade nicht eingerichtete Welt, für die ist das immer nur Hebel und Ausfluss einer geforderten Anpassung des Menschen, ja woran? An dieses komische, geheimnisvolle Selbst. Der Mensch passt sich gar nicht der Welt an. Der wird sich gerecht. Und so propagiert quasi die Psychologie mit ihrem dem Menschen verliehenen Selbststeuerungsauftrag so auf diese verwickelte Weise das Programm seiner Selbstanpassung an die Sachzwänge der bürgerlichen Gesellschaft, aber jetzt gerade als Akt der Vernunft, als Verwirklichung gelungener Subjektwerdung. Dies auch wieder ohne nur einen einzigen Zweck auf die Mechanismen und Gesetze der Gesellschaft, auf die Verteilung von Reichtum und Armut zu werfen. Oder gar die Frage mal aufzuwerfen nach der Bekömmlichkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse für die große Masse derjenigen Leute, die in ihr zu arbeiten und zu leben haben. Umgekehrt ist die Existenz dieser unserer Gesellschaft ganz fraglos als im Prinzip bedürfnisgerechte Heimat des Menschen unterstellt. Also dieselbe Gesellschaft, die im Prinzip im Widerspruch zum Menschen steht, ist umgekehrt zugleich einer im Prinzip seiner Bedürfnissen entsprechende gesellschaftliche Heimat. Und diese Dienstleistung, die nimmt die Psychologie ganz wahr, und das gefällt den Sozialarbeitern immer so gut, als der uneigennützige Anwalt des Subjektes und des ihm unterstellten Urbedürfnisses nach seelischer Harmonie. Um seine Übereinstimmung mit sich selbst im Interesse eben seiner seelischen Funktionstüchtigkeit. Gerade da, in diesem Interesse, sucht sie dem leidgeprüften Menschen zu der Einsicht zu verhelfen, dass die willentliche Unterordnung oder die Sachzwänge dieser Gesellschaft nur die ihm einen ausgeglichenen Seelenhaushalt beschert. Und mit dieser Rollenzuweisung an das Subjekt, du bist der potenzielle Konfliktmanager der widersprüchlichen Anforderungen, welche deine innere Motivations- oder Dispositionslage einerseits und die äußere Welt andererseits an dich stellen, da hat sich die Psychologie tatsächlich eine ideologische Allzweckwaffe geschaffen. Diese erlaubt es ihr jetzt, alle Formen des Nicht-Zurechtkommens des Menschen in der Welt, alle Formen der Unzufriedenheit über seine Stellung in der Welt, einschließlich des gesamten Repertoires sogenannten abweichenden Verhaltens, zu deuten als Ausdruck einer mangelhaften Steuerungskompetenz des Subjektes selber. Was auch immer passieren möge, Misserfolg in der schulischen Leistungskonkurrenz, Gewalt, Verbrechen oder kaputte Existenzen. Psychologen erteilen den immer gleichen Befund, hier liegt eben ein verkehrtes Verhältnis des Menschen zu sich selber vor. Die Untersuchung der einschlägigen, sich selbst und andere schädigenden Verhaltensweisen von Menschen führt deswegen nie zurück auf die Gesellschaft und deren Prinzipien, sondern Psychologen begeben sich immer und stets auf die Suche nach Defekten des Individuums oder des Kollektivs, die per se vorliegen müssen, wenn gesellschaftlich nicht erwünschte Verhaltensweisen auftreten. Ein arbeitsloser oder prügelnder Vater, ein jugendlicher Dieb, ein Schulversager oder eine überforderte, depressive Mutter. All diese Phänomene zeugen in der Logik psychologischer Deutung nicht etwa von äußeren Anforderungen, die in diesem Menschen einfach nicht gewachsen sind, sondern eben vom Fehlen der notwendigen Kompetenzen, um erfolgreich und realitätsgerecht agieren zu können. Sei es jetzt frühkindliche Traumata, die nicht korrekt verarbeitet wurden oder das noch nicht gelernt haben von rationalen Konfliktbewältigungsstrategien. Sei es das Fehlen von Frustrationstoleranz oder Stressresistenz. Es ist immer dieselbe Logik. Ein Scheitern in der Welt der Konkurrenz, die ja einfach Verlierer braucht, wenn es Sieger geben soll, die kann nur an einer Sache liegen, es fehlt einfach an der Problembewältigungskompetenz. Dem dergestalt als funktionstauglich deklarierten Menschen, dem fehlt es eben einfach an der notwendigen Fähigkeit, als verantwortlicher Regisseur seines Seelenhaushaltes eben die geforderte Anpassungsleistung an die gesellschaftlichen Verhältnisse zu erbringen. Zu der dann im Versagensfall die psychologische Lebensberatung zu verhelfen sucht. Und wie die geht, würde ich dann gleich am exemplarischen Fall von Rogers Gesprächstherapie vorführen. Aber zuvor machen wir nochmal eine Diskussionszäsur.